Aber viele hörten schließlich doch, trotz aller Verhetzung, auf mich. Auch ließ ich es mir angelegen sein, meine Ansichten, die die völkische Bewegung eigentlich verfolgte, zu klären. Es herrschte auch in den Reihen der Völkischen recht viel Durcheinander. So schrieb ich im Sommer 1923 eine Abhandlung, die Völkische Bewegung, die diesmal eine etwas weitere Verbreitung fand als sonst meine Äußerungen. Ich gebe die Abhandlung nachstehend wieder. Sie gibt ein treffendes Bild meiner damaligen Anschauungen, wie ich am 9. November über die Feldherrenhalle hinausging, so auch nach ihm in dem Erkennen der wahren Grundlagen deutscher Volksschöpfung. Zur Erhaltung des deutschen Vaterlandes auf lange, lange Zukunft hinaus gehört nicht nur Macht, nicht nur ein Volk, das allein mit völkischem Wortschatz arbeitet, aber jene Grundlagen seiner Beschlossenheit noch nicht gefunden hat, sondern dazu ist ein Volk nötig, das diese besitzt und sich damit Unsterblichkeit sichert. Hierzu gehören wiederum Volksgeschwister, deren jedes Einzelne fähig ist, der Volksseele und seinem Rasseerbgut zu lauschen, aber auch vermag, dem Sinn seines Lebens gerecht zu werden. Dazu wiederum gehören die klaren Erkenntnisse der Menschenseele und der Volksseele, sowie das Erkennen des Sinnes des Menschenlebens und der Rassen, klare Anschauungen über sittliche Freiheit und sittlichen Zwang, die die liberalistische Hemmungslosigkeit ebenso verurteilen wie jeden Zwang, der über die Notwendigkeit der Volkserhaltung hinausgeht. Dass Rassenmischung die Zukunft des Volkes gefährdet, das wusste ich damals. Aber mir fehlte noch immer das Erkennen des Unheils einer fremden Glaubenslehre, die das zerstören musste, für das ich damals mit so heißem Herzen aus innerster Überzeugung eintrat. Es liegt stets etwas Tragisches um einen Kampf und ein Ringen ihres Erbgutes bewusster Menschen für des Volkes und des Vaterlandes Freiheit und Bestehen. Solange solche Erkenntnisse nicht gegeben sind und das heiße Wollen durch die Glaubenslehre vernichtet wird. Die Tragik aber schlägt zur Schuld um, wenn solche Erkenntnisse da sind und sie beiseite geschoben werden. Ich musste das wieder vorausschicken, um den Lesern, die meine heutigen Erkenntnisse und meinen heutigen Standpunkt kennen, das verständlich zu machen, was ich damals schrieb. Es entspricht heute noch den Anschauungen so vieler Völkischen. Die Abhandlung lautet nun: Die völkische Bewegung ist eine jugendstarke, lebensvolle Verkörperung des deutschen Fühlens, des deutschen Denkens, des deutschen Willens, die alle Kräfte der Einzelnen zusammenfasst für das große Ziel eines freien deutschen Großdeutschlands. Sie ist die einzige Volksbewegung, die das Volk der Deutschen in seinen innersten Tiefen ergreift, aufrüttelt und wachhält. Sie wirkt wie ein mächtiger Strom, der auch Widerstrebende mit fortreißt. Sie allein ist imstande, das deutsche Volk zu einigen und zur Freiheit zu führen. Das Wort völkisch ist verstandesgemäß nicht zu erfassen. Das Herz muss es begreifen, nicht jeder aber hat ein Herz. Die völkische Bewegung erfüllt den Einzelnen mit heißer Liebe zu Land und Volk, durchdringt ihn mit dem höchsten Verantwortungsgefühl. Jeder ist in ihr verantwortlich für das Ganze, jeder blickt zuerst auf sich und sein Tun, dann erst auf andere. Das Leben für Volk und Vaterland in kühnen Gedankenflügen und in der täglichen Kleinarbeit ist für jeden Völkischen höchstes Gebot. Er fühlt sich von dem Vaterland in jeder Stunde gerufen, denn jede Stunde verlangt von jedem völkische Arbeit an sich und für das Ganze. Nur so kann die völkische Bewegung ihr Ziel erreichen und die Entscheidung bestehen. In ihr gibt es kein Opfer für das Vaterland an Gut und Blut, denn alles, was jeder besitzt, gehört letzten Endes dem Vaterland. Ihm kann nie genug gegeben werden. Der Einzelne erzieht sich in ihr zu der Kraft der Selbstentäußerung aufgrund höchsten sittlichen Gebotes, innersten Zwanges, innerer Glut und höchsten Stolzes. Nicht Arbeit für sich, sondern Arbeit für die Gesamtheit. Selbstlosigkeit statt Selbstsucht, Gemeinnutz vor Eigennutz. Die Hingabe des Lebens ist nicht das Höchste, sondern etwas Selbstverständliches. Die völkische Bewegung lässt den deutschen Menschen neu erstehen. Fest in dem christlichen Glauben an Gott, aber ihm vertrauend, nicht ihn fürchtend und den Glauben bekennend nicht in Worten, sondern Taten. Wahrhaftig, wehrhaft und arbeitsam, aufrecht, stark und sittenfest. Sie stellt ihn vor die Not der europäisch-nordischen Edelrasse und heißt ihn, die Stimme seines Blutes und des Herzens wahrzunehmen, die auch aus dem deutschen Nächsten zu ihm spricht. Die Erhaltung unserer Rasse gegenüber dem Ansturm minderwertiger und Mischrassen ist vornehmstes Gebot. Die völkische Bewegung erweckt das Verständnis für deutsches Volkstum, beruhend auf unserer Eigenart und unseren Anschauungen, wurzelnd in unserem Blut und in unserer Vergangenheit und in deutschem Rechtsgefühl. Die völkische Bewegung lässt den Stämmen ihre Eigenart, aber sie bildet aus ihnen und den Deutschen in ihrer Gesamtheit das deutsche Volk, festgefügt und jedem Sturme trotzend. Ihr großes Vorbild ist die Sitten- und Kampfschule des alten, von den Hohenzollern geschaffenen deutschen Heeres mit seinen männlichen Tugenden, seiner Zucht und starkem Faust und scharfem Schwert. Sie will den Geist der Frontsoldaten zum Volksgeist machen, ausschließen alle Unterschiede, jeden Klassengegensatz und konfessionellen Streit und was für Gegensätze es auch immer sein mögen. Sie kennt nur Führer und Geführte, sie eint und spaltet nicht. Sie gibt dem Worte deutsches Volk neuen stolzen Inhalt und führt dieses Volk durch Kampfgemeinschaft zur wahren deutschen Volksgemeinschaft, zunächst unter völkischer Diktatur.